الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد, wir haben heute den 70. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade beim 17. Hadith an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, inna Allah katab al-Ihsan ala kulli shay, fa idha qataltum fa ahsinu al-qatla, wa idha dhabahtum fa ahsinu al-dhabha, wa idha dhabahtum fa ahsinu al-dhabha. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Also Allah von Abu Ya'la Shaddad ibn Aus von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah schrieb die Güte über alle Dinge. So, wenn ihr tötet, das seid gütig im Töten, und wenn ihr schlachtet, dann seid gütig im Schlachten, und der eine von euch soll sein Messer scharf machen und sein Geschlachtetes ruhen lassen. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter, und die Güte beim Töten von dem, was erlaubt ist, zu töten von den Menschen und den Tieren, ist, dass man ihn als schnell tötet. Yani als am schnellsten und am leichtesten tötet. Und die am weitesten davon entfernt, ist von der Vermehrung der Schmerzen und des Leides. Denn dies ist nur ein Schmerz, und das nicht benötigt ist. Und diese Art ist diejenige, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith erwähnt hat. Und vielleicht hat er das nur als Beispiel genannt. Oder weil es notwendig ist, zu erklären und aufzuzeigen in diesem Zustand. So sagte er, wenn ihr tötet, dann seid gütig im Töten. Und wenn ihr schlachtet, dann seid gütig im Schlachten. Und Al-Qitla wa-Dhibha, das heißt auf die Art und Weise. Das heißt, die Tötung und die Schlachtung auf der seid gütig in der Art und Weise, wie er schlachtet, und seid gütig in der Art und Weise, wie er tötet. Und dies weist darauf, auf die Verpflichtung, dass man eilt im Töten, ja, dass man schnell macht, ja, von denjenigen, die man töten darf, ja, und auf die leichteste Art und Weise. Und dem Nahasm erzählt er die Übereinstimmigkeit über die Verpflichtung der Güte beim Schlachten und die leichteste Art, den Menschen zu töten, ist, ihm mit dem Schwert auf den Nacken zu schlagen. Allah Azza wa Jal sagte über die Kuffar, so wie wenn ihr auf die Kuffar trifft, dann schlagt die Nacken. Dann schlagt sie auf die Nacken ein. Oder schlagt auf die Nacken ein. Surat Muhammad, Vers Nummer 4. Und er sagte auch, ich werde in die Herzen der Kuffar die Furcht oder der Schrecken legen. So schlagt auf die Nacken. Surat Al-Anfal, Vers Nummer 12. Und es wurde gesagt, es ist genau die Stelle, an der es, oder bei der es für denjenigen, der getötet wird, am leichtesten ist. Und es ist über die Knochen, diese Stelle ist über die Knochen und unter den Kopf. Und Duraid ibn Summa hat denjenigen, der ihn töten wollte, nahegelegt, dass er ihm auf diese Art und Weise tötet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Armee geschickt hat, fi sabilillah, sagt er zu ihnen, schändet nicht und tötet kein Kind. Und Abu Dawud überlieferte, sowie auch Ibn Majah, von Hadith von Ibn Mas'ud, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die am reinsten tötend sind die Leute des Imans. Und Ahmad und Abu Dawud überlieferte von Hadith von Imran ibn Husayn und Samurat ibn Jundub, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Schändung, yani der Leichen, verboten hatte. Und Al-Bukhari überlieferte von Hadith von Abdullah ibn Yazid von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Schändung der Leichen yani, verboten hat. Und der Imam Ahmad überlieferte von Hadith von Ya'la ibn Murrah von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah der Erhabene sagte, schändet meine Diener nicht. Und er überlieferte auch von Hadith von einem Mann von den Sahaba, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer jemand oder wer einen, der eine Seele hat, schändet, den schändet Allah yawm al-qiyamah. Und wisse, dass die erlaubte Tötung auf zwei Arten ist. Entweder als Vergeltung, weil er getötet hat, so wird er auch getötet. So darf dieser nicht geschändet werden, bei dem die Vergeltung geholt wird, sondern er wird getötet, wie er getötet hat. Wenn er aber denjenigen, den er getötet hat, geschändet hat, darf er dann geschändet, wie er getan hat, oder wird er nur mit dem Schwert getötet? Darüber gibt es zwei Aussagen von den Ulama. Die eine davon ist, dass mit ihm das gemacht wird, was er gemacht hat, wie er gemacht hat. Und das ist die Aussage von Malik und der Shafi'i und Ahmad, bei dem, von dem, was von ihm bekannt ist. Und in As-Sahihain von Bukhari und Muslim von Anas ist überliefert von Anas, dass er sagte, ein Mädchen ging gerne an die Grenzen oder weit weg eine Ortschaft von Medina. So hat ein Jude sie mit einem Stein beworfen. So kam er oder wurde er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht. Oder sie wurde zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht, während sie noch die letzten Atemzüge hatte. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr, hat der und der dich getötet? Dann hat sie ihr Kopf erhoben. Dann hat er beim dritten Mal gesagt, der und der hat dich getötet, dann hat sie ihr Kopf gesunken. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gerufen und hat seinen Kopf zwischen zwei Steine zerstört, oder er hat ihn auf diese Art und Weise getötet. Und in einer anderen Überlieferung, so wurde er genommen und er hat es zugegeben. Okay? Und in einer Überlieferung vom Muslim ist es ein Mann von den Juden, ein Mädchen von den Ansar, wegen Schmuck getötet hat. Und dann hat er sie in einen Brunnen geworfen und hat ihr Kopf mit Steine zerschmettert. So wurde er genommen und zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass er gesteinigt wird, bis er stirbt. So wurde er gesteinigt, bis er starb. Und die zweite Aussage ist, dass keine Vergeltung außer mit dem Schwert. Und das ist, selbst wenn er schändet, er wird nur mit dem Schwert getötet. Und das ist die Aussage von Al-Thawri und Abi Hanifa und eine Überlieferung von Ahmad. Und von Ahmad gibt es noch eine dritte Überlieferung, dass mit ihm das gemacht wird, was er macht, was er getan hat, genauso wie er das getan hat, außer wenn er den anderen mit Feuer verbrannt hätte oder seine Leiche nach dem Tod geschändet hat. So wird er mit dem Schwert getötet, weil die Schändung und Verbrennung mit dem Feuer verboten wurde. Dies überlieferte Al-Athram von Ahmad. Und es wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er gesagt hat, keine Vergeltung außer mit dem Schwert, überliefert von Ibn Majah, jedoch ist die Überlieferungskette schwach. Und Ahmad sagte, es wird überliefert, keine Vergeltung außer mit dem Schwert, jedoch ist die Überlieferung nicht gut. Und der Hadith von Anas, yani über die Tötung des Juden mit dem Steinen, ist stärker, yani in der Überlieferungskette. Und wenn er ihn schändet vor der Tötung, yani foltert vor der Tötung, und dann tötet, wie zum Beispiel, wenn er seine Gliedmaßen abschneidet und dann tötet, genügt es dann, ihn zu töten, oder macht man mit ihm, wie er das macht, wie er getan hat, indem man seine Gliedmaßen abschneidet und dann tötet. Darüber gibt es zwei Aussagen. Yani die erste Sache war, wo die Gelehrten gesprochen haben, war, wenn er schändet nach der Tötung. Und jetzt reden wir von der Schändung vor der Tötung. Da gibt es zwei Aussagen. Die eine, dass mit ihm das gemacht wird, wie er gemacht hat. Genauso. Und das ist die Aussage von Abu Hanifa und Ash-Shafi'i und Ahmad in einer von zwei Überlieferungen und Ishaq und andere. Und die zweite, dass man sich begnügt, ihn zu töten. Und das ist die Aussage von Al-Thawri und Ahmad in einer Überlieferung und Abu Yusuf und Muhammad. Ja, das sind von Ahnafian. Und Malik sagte, wenn er dies tut mit ihm als Folter und Schändung, dann wird mit ihm das Gleiche getan. Und wenn es nicht so ist, dann begnügt man sich eben damit, ihn zu töten. Und die zweite Art, yani der Tötung, der erlaubten Tötung, dass die Tötung wegen dem Kufr ist, entweder wegen ursprünglichen Kufr oder wegen einer Abtrünnigkeit von dem Islam. So, die meisten Gelehrten verabscheuen die Schändung darin auch. Und dass er mit dem Schwert getötet wird. Wir wissen ja, wir haben ja das bereits gehabt, dass der Kafir halal und dam ist und al-mal. Dass der Kafir grundsätzlich das Blut und das Geld von Kafir halal ist, außer dass er, dass dieses Blut oder er selber geschützt wird, oder sein Blut und sein Geld geschützt wird durch ein Abkommen oder Dhimma, dass der Jizya zahlt und unter den Muslimen lebt in einem islamischen Staat. Ja? Natürlich unterwerfend. Und wir haben das bereits in den Hadith gehabt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagen, wenn sie dies tun, dann haben sie ihr Blut und ihr Geld von mir geschützt, außer mit ihrem Recht und ihre Abrechnung ist bei Allah. Deswegen sagt die zweite Art ist wegen Kufr, dass er getötet wird wegen Kufr, entweder ursprünglichen Kufr oder Abtrünnigkeit. Und es wurde von einer Gruppe von den Salaf überliefert, dass es erlaubt ist, ihn zu schänden und mit dem Feuer zu verbrennen und dergleichen, wie Khalid ibn al-Walid und andere getan haben. Und es wurde von Abu Bakr überliefert, dass er mit dem Feuer verbrannt hat. Und es wurde von Umm Farqad al-Fizariya überliefert, dass Umm Farqad al-Fizariya in der Zeit von Abu Bakr al-Siddiq, als er Khalifa war, yani, abtrünnig wurde. So hat er befohlen, so dass sie zwischen zwei Tiere, yani, Pferde oder so, gebunden wurde. Und dann wurden, yani, die in verschiedenen Richtungen sind, dann wurde, yani, die rannten dann los und sie wurden dann, yani, die Frau wurde getötet dadurch. Jedoch, diese Überlieferungen sind unterbrochen. Ja, nicht, yani, nicht stark und nicht verbunden. Und Ibn Sa'd überlieferte in seinen Tawaqat ohne Überlieferungskette, dass Zayd ibn Haritha sie so auf diese Art getötet hat in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er verkündete dies den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jedoch hat diese Geschichte auch keine Überlieferungskette. Und es wurde bestätigt, dass Ali die Murtadin verbrannt hat. Diese Geschichte ist bestätigt, dass die Leute, die gekommen sind, haben gesagt, dass Ali ibn Abi Talib, zu Ali ibn Abi Talib, wir bezeugen, dass du unser Herr bist. Und er hat mehrmals versucht, sie davon abzubringen. Und dann hat er sie in einen Graben mit Feuer reingeschmissen. Und Ibn Abbas kritisierte das von ihm und sagte, und Ibn Abbas lehnte dies ab. Yani, er sagt, es war nicht so. Er hat gesagt, er hat sie nicht verbrannt, sondern er hat Feuer angezündet und hat sie ersticken lassen durch den Rauch. Okay? Und es wurde gesagt, dass er sie getötet hat und dann verbrannt. Und dies ist nicht richtig. Und dies ist nicht bestätigt. Okay? Es wurde aber auch, das steht zwar jetzt nicht hier, jedoch es wurde auch überliefert, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sie in den Feuer geworfen hat und Ibn Abbas daraufhin gesagt hat, ich hätte sie nicht getötet, weil wegen der Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, keiner bestraft mit dem Feuer außer dem Herrn des Feuers, ich hätte sie nur getötet. Und es wurde auch von Ali radiallahu anhu überliefert, dass ein Murtad zu ihm gebracht wurde. So hat er befohlen, dass er auf den Boden geschmissen wird und die Leute auf ihm steigen, auf ihm gehen, bis er starb. Okay? Jedoch ist das hier auch nicht eine starke Überlieferung. Und Ibn Aqil von unseren Gefährten, von den Hanabilern, überlieferte oder wählte seinem Wahl, dass es erlaubt ist, die Tötung durch Schändung wegen den Kuffer. Vor allem, wenn dieser Kuffer hart und schlimm wird. Und er sagte, der Verbot für die Schändung ist ist nur bei Vergeltung. Und diejenigen, die dies erlaubt haben, argumentierten mit dem Hadith, das Al-Bukhari und Muslim von Anas überlieferten, dass, dass Leute von Urayna zum Propheten, zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina kamen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr wollt, bringt die Tiere für As-Sadaqa, für Zakat. So dass ihr von ihren Milch und so weiter trinkt. So, wenn ihr wollt, dann macht das. Und dann haben sie das gemacht. Dann haben sie, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gebracht, dass sie trinken und so weiter. Dann haben sie die Hirten getötet und wurden vom Islam abtrünnig. und nahmen yani die Tiere mit. So erreichte das den Propheten sallallahu alaihi wasallam, so ließ er sie verfolgen und brachte sie und hat sie getötet, indem er sie ihre, die Hände und Füße von ihnen abgetrennt hat und ihre Augen ausgestochen hat und ließ sie in der Wüste, bis sie verblutet haben und starben. Und in einer anderen Überlieferung, sie wurden in der Sonne gelassen, bis sie starben. Okay? Und in einer anderen Überlieferung, ihre Augen wurden zugenägelt und sie wurden in der Wüste gelassen, verlangten nach Wasser und man gab ihnen kein Wasser, bis sie starben. Und in einer Überlieferung von At-Tirmidhi, er schmied ihnen die Hände und Füße ab, und in einer Überlieferung von An-Nasai, er hat sie gekreuzigt. Und die Ulama sind sich uneinig über die Strafe von diesen. So gibt es von denen welche, die gesagt haben, wer das gleiche getan hat wie sie, denn sie sind abtrünnig geworden und haben getötet. Ja, und haben gestohlen. Ja. Wer das gleiche macht wie sie, indem er abtrünnig wird, kämpft und Geld nimmt, oder Besitz nimmt, dann wird mit ihm das gleiche gemacht wie diese. Und es wurde von einer Gruppe von den Gelehrten, von ihnen ist Abu Qalaba, eine Überlieferung von Ahmad, dies wurde von ihnen überliefert. Und andere von ihnen sagten, dies deutet darauf, dass es erlaubt ist, schänden, bei denjenigen, dessen Verbrechen ja im Allgemeinen oder im Gesamtheit sehr schlimm wurden. Und der Verbot der Schändung ist nur bei Vergeltung. Und das ist die Aussage von Ibn Aqil, von unseren Gefährten, yani von den Hanabilen. Und von ihnen sind welche, die gesagt haben, nein, das, was er mit diesen Leuten gemacht hat, wurde aufgehoben durch den Verbot der Schändung. Okay? Und von ihnen gibt es welche, natürlich gibt es für das keinen Beweis. Und von ihnen gibt es welche, die sagen, das war vor die Herabsendung der Strafen. Okay? Und der Vers der Bekämpfung. Yani diejenigen, die Unheil stiften und bekämpfen, dass das mit ihnen gemacht wird. Yani, dass sie getötet werden oder ihre Hände und Füße abgeschlachtet werden und so weiter und so fort. Abgeschnitten werden und so weiter. Und das wurde aufgehoben. Ja, yani, dass die Schändung durch diese Verse und durch die Herabsendung der Strafen, die yani Festlegung der Strafen, aufgehoben wurde. Und das ist eine Aussage von einer Gruppe von ihnen, wie Al-Awza'i und Abu Ubaid. Und von ihnen gibt es welche, die sagen, nein, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, war durch den Vers der Bekämpfung, weil Allah sagt in dem Vers, die Strafe für diejenigen, die Allah und den Gesandten bekämpfen und Unheil auf der Erde stiften, ist, dass sie getötet werden oder gekreuzigt werden oder ihre Hände und Füße abgeschnitten werden, abgetrennt werden oder dass sie in Haft kommen, in ein Gefängnis kommen. Und das wurde nicht aufgehoben. Yani seine Tat wurde nicht aufgehoben, sondern er hat das gemäß dieser Eier gemacht. Und nichts davon wurde aufgehoben. Und sie sagten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam tötete sie und schnitt und hat ihre Hände und Füße abgeschnitten, weil sie Geld genommen haben und getötet haben. Und wer Geld nimmt und tötet, dann wird er getötet und seine Gliedmassen werden abgeschnitten und er wird gekreuzigt. Oder er wird gekreuzigt oder und er wird gekreuzigt. So wird er getötet, weil er getötet hat und seine Hände und Füße abgeschnitten, weil er Geld gestohlen hat. Okay? Und er wird gekreuzigt, weil er diese beiden Verbrechen zusammen gemacht hat. Nämlich Töten und Raub. Und dies ist die beste Aussage, sagt Ibn Rajab. und eine Überlieferung von Ahmed. Und er hat ihre Augen ausgestochen, weil sie das Gleiche mit den Hirten gemacht haben. Sie haben die Augen der Hirten ausgestochen, deswegen wurde das Gleiche mit ihnen gemacht. Okay, überliefert bei Muslim, so überlieferte das Muslim von den Hadith von Anas. Und Ibn Shihab überlieferte oder erwähnte, dass sie die den Hirten getötet haben und ihn geschändet haben. Und Ibn Sa'd überlieferte oder erwähnte, dass sie auch seine Hände und Füße abgeschnitten haben und in seiner Zunge und in seinen Augen gestochen haben, bis er starb. Und so, wenn es so ist, dann hat er das mit der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen das gemacht als Vergeltung. Okay? Und dies ist dann eine Antwort auf die Aussage von denjenigen, der sagen, oder das ist dann die Aussage, gemäß der Aussage von denjenigen, die sagen, wenn der Kämpfende noch ein Verbrechen macht, die Vergeltung verpflichtet, dann wird sie von ihm geholt, dann wird die Vergeltung durchgeführt vor seiner Tötung. Und das ist der Madhab von Ahmad. Jedoch wird das für ihn gemacht, um ihn zu töten oder als Vergeltung, das dann abfällt, weil die Vergeltung fällt ab, wenn der Wali, der Verwandtschaft oder der Vertrauenswürdige oder der jemand, der Blutsverlanger, jemand, der Nahestehende oder Verwandter des Getöteten, wenn er das verzeiht. Wenn es eine Vergeltung ist, kann er das verzeihen. So wird das nicht durchgeführt. Genauso, wenn jemand tötet, dann wird er getötet. Außer dass dass der Wali des Getöteten vergibt. Ja? Dann kann der Imam oder der Khalifa oder der Richter eine andere Strafe für ihn wählen, aber er wird dafür nicht getötet. Okay? Es gibt zwei Überlieferungen. Ob das jetzt als Rache passiert, indem er, wenn er das macht vor der Tötung, wenn er schändet, wenn er schändet und tötet, ist dann die Schändung für ihn als Rache, als Vergeltung oder als Art, als Teil der Tötung? Es gibt zwei Überlieferungen von Ahmed. Jedoch, eine so und eine so. Jedoch, die Überlieferung von Tirmidhi ist, dass er sie Hände und Füße abgeschnitten hat, bedeutet, dass er sie das mit ihnen gemacht hat, wegen ihrer Bekämpfung. Außer wenn sie wirklich die Hände und die Füße des Hirten getötet haben, abgeschnitten haben, dann ist das als Vergeltung. Und es wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er erlaubt hat, mit dem Feuer zu verbrennen. Dann hat er es verboten, wie in Sahih al-Bukhari von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte uns in einer Armee und sagte, wenn ihr den und den findet, zwei Männer von Quraysh, so verbrennt sie mit dem Feuer. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als wir ausrücken wollten, ich hatte euch befohlen, dass ihr den und den mit dem Feuer verbrennt und der Feuer mit dem Feuer bestraft nur Allah. So, wenn ihr sie findet, so tötet sie. So wurde der Urteil aufgehoben. Und darin ist auch von Ibn Abbas, in Sahih al-Bukhari von Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, bestraft nicht mit der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala oder azza wa jal. Und der Imam Ahmad und Abu Dawud und Nisa'i überlieferten von Ibn Mas'ud, dass er sagte, wir waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, so gingen wir an einen Ameisenhaufen oder Ameisendorf, das verbrannt wurde. So wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam wütend und sagte, es ist keinen Menschen es geziemt keinen Menschen, dass er mit der Strafe Allahs bestraft. Und Khalid verbrannte jedoch eine Gruppe von Menschen in den Kriegen der Abtrünnigkeit, gegen die Abtrünnigen. Und es wurde von einer Gruppe von den Sahaba überliefert, diejenigen, die Tat von Qaum Lut, Homosexualität machen, dass sie verbrannt werden. Und es wurde von Ali überliefert, dass er Abu Bakr den Rat gegeben hat. Dass er diesen, yani der Homosexualität macht, dass er ihn tötet, dann mit dem Feuer verbrannt. Und Ishaq ibn al-Hawiyah fand das gut, damit es nicht durch den Feuer yani gefolgt, eine Folter ist. Yani. Dass er nicht durch das Feuer stirbt. Yani. Und den Muslim, den Imam Ahmad, ist, dass Ali, als Ibn Miljam ihn geschlagen hat, yani, als er ihn getötet hat, später dann, wo er danach dann starb, sagte Ali, macht mit ihm, wie der Prophet wollte, dass mit dem Mann gemacht wird, der ihn töten wollte. Tötet ihn und dann verbrennt ihn. Und die meisten Gelehrten sind jedoch, haben die Meinung, dass es verboten ist, mit dem Feuer zu verbrennen, selbst für yani, die nichts, die Tiere hatte. Yani. Und Ibrahim al-Nakhai sagte zum Beispiel, das Verbrennen des Skorpions mit dem Feuer ist eine Schändung, yani, die verboten ist. Und Umm al-Darda verbot yani, die Mücken oder ähnliches mit dem Feuer zu verbrennen. Und Ahmad sagte, dass der Fisch soll nicht gegrillt werden im Feuer, während er lebend ist. Okay? Und er sagte aber, die Al-Jarad, yani, eine Art von Insekten halt, ist leichter, weil er kein Blut hat. Yani, das sind eine Art halt von Insekten, yani halt die Heuschrecken. Er sagte, die Heuschrecken yani mit dem Feuer zu verbrennen ist leichter yani als der Fisch, weil er kein Blut hat. Wallahu ta'ala a'lam. Wir hören inshallah hier auf. Und machen inshallah morgen weiter. Sage سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله